Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 80 und ich bin der Andi. Die Technik von heute, Bequemlichkeit im Überfluss, aber manchmal auch vollkommen überflüssig. Es ist Freitag, Tag 1 nach dem Sturm, kurz vor dem Sturm. Ich verlasse das Haus der Arbeit wegen. Glücklicherweise regnet es nicht. Nachdem ich die Tore der Einfahrt geöffnet habe, wende ich mich meinem Auto zu, das im Dunkel der Hauswand auf mich wartet. Doch irgendetwas ist anders. Es scheint am Heck höher zu sein. Da ist etwas Dunkles im Dunkel. Ein paar Schritte weiter und der Bewegungsmelder der Nachbarn flutet deren Einfahrt und meine gleich mit. Sofort offenbart sich, was als Schemen bislang nicht erkennbar war. Die Heckklappe meines Autos steht offen. Ich habe Fragen. Nicht, warum die Innenbeleuchtung aus ist. Das muss so, denn die habe ich in der Regel ausgeschaltet. Diesmal glücklicherweise, denn sonst hätte die Batterie leer sein können. Wer weiß, wie lange die Klappe schon offen steht. Die Ladefläche ist zudem trocken. Ich drücke auf den Knopf und motorisch schließt sich das Teil. Ich bin mir sicher, dass die Klappe nach dem Abstellen geschlossen war und das Auto ordnungsgemäß verriegelte. Ein Hauch konsterniert gehe ich ins Haus zurück und erzähle es der Holden. Auch sie ist sich sicher, dass die Klappe zu war, als sie nach Hause kam. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist der Schlüssel. Dieser ruht zu Hause immer in einem funkwellendichten Behältnis, um einem möglichen Diebstahl vorzubeugen. Keyless-Systeme sind da bekanntermaßen anfällig. Morgens stecke ich mir den dann kurz vor Verlassen des Hauses in die Hosentasche und irgendwie muss das Schlüsselmäppchen der Hausschlüssel beim nochmaligen Hinsetzen im Zimmer neben der Einfahrt einen längeren Druck auf den Heckklappenknopf des Autoschlüssels ausgeübt haben, was wiederum dazu führte, dass sich die Klappe motorisch öffnete. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Glücklicherweise war offenbar gerade nicht Nachbars Katze oder der Hausmarder in der Nähe, um sich einzumieten. Sachen gibt's. Deshalb nochmals meine Frage in Sachen Keyless-System. Ist das wirklich so kompliziert, einem dermaßen überteuerten Schlüssel einen mechanischen Schalter zu spendieren, mit dem man ihn einfach abschalten kann? Es wäre so einfach und damit wären auch Diebstähle durch Funkstreckenverlängerung Geschichte. Und wer sich jetzt fragt, warum ich mir dann das Fahrzeug mit Keyless-System geordert habe, diese Modellreihe gab es sehr zu meinem Leidwesen nicht ohne. Also, werte Kfz-Hersteller, produziert eure Keyless-Autoschlüssel mit einem mechanischen Ausschalter. Danke! Den NRW-Sturm! Ja, im Rest Deutschlands auch, aber hey, hier gibt's keine Hafenfähren, deren Frontscheiben durch Wellen eingedrückt werden. Hier liegt in der Regel Geäst auf der Straße oder Gleichbäume und vereinzelt fliegen gelbe Säcke durch die Gegend oder Mülltonnen um. Unsere nicht, die war zu schwer, weil voll mit Lorbeerkirschenschnitt. Ich erzählte in der letzten Konserve davon. Manchmal liegt auch ungesichertes Zeug der Nachbarn im eigenen Garten oder auf dem Auto oder dem Carport. Sturmwichtel nennt der Herr Sachnix das. Eigentlich ein netter Begriff. Uns hat wohl die Lorbeerkirsche nochmals 0,2 Kubikmeter Schnitt auf die Wiese gehustet. Den haben wir dann in eine bereits geleerte Tonne getan und jetzt fliegt die auch nicht mehr weg. Und nun ist wieder Sturm. Diesmal etwas mehr als zuletzt. Doch die Tonnen stehen, außer die vom Nachbarn. Die Wanderton fiel um. Der gelbe Sack fliegt auch schon, aber wir haben einen hohen Zaun. Was ihr übrigens im Hintergrund hört, ist der Sturm nebst Lorbeerkirsche einer Abdeckplanung und den Karabinern des Fahnenmasts. Der Rekorder stand im Zwinger, einsam und alleine. Ja, und während der Rekorder im Zwinger stand, saß ich vorm Fernseher und schaute in die Röhre. Man hört es im Haus schon ganz ordentlich und manchmal knackten auch die Wände, Holzhaus sei Dank, dennoch fiel eigentlich nie das Bild aus. So kam ich dann dazu, eine Werbung zu schauen, und irgendwie muss ich mich bei dieser Werbung verhört haben, denn es geht da um Fisch. Also ein Fischsalat oder weiß der Geier, und ich verstand immer Hering aus Thunfisch. Hä? Hering aus Thunfisch? Was denn jetzt, wird da Thunfisch so eingelegt, dass er wie Hering schmeckt? Oder wartet man, bis ein Thunfisch genug Heringe gefressen hat, schneidet ihn dann auf und holt ihn raus, um sich das Einlegen zu sparen? Ich verstand das nicht. Und ich hatte diese Werbung schon mehrfach gehört. Hering aus Thunfisch. Und wenn man einmal irgendwie sowas hört, dann manifestiert sich das. Das ist zum Beispiel so ähnlich wie bei Grönemeyer mit Tief im Westen, ne, Bochum. Da verstehen Leute immer Afrika, Afrika, aber in Wirklichkeit sagt er, ah, Glück auf. Seitdem ich das weiß, höre ich, ah, Glück auf und nicht mehr Afrika. Ich erzählte das meiner Holden und meine Holde, also jetzt nicht das mit dem Afrika, sondern mit dem Fisch. Ich erzählte das meiner Holden und meine Holde dann so, nee, Google, Google, Google, und hält mir dann die Werbung hin, also beziehungsweise die Werbeseite des Herstellers, und darauf steht Hering und Thunfisch. Also nicht Hering aus Thunfisch, was ich immer verstehe, sondern Hering und Thunfisch. Wenn diese Werbung zukünftig läuft, werde ich darauf achten, ob sie wirklich sagen Hering und Thunfisch oder Hering aus Thunfisch. Jetzt, wo ich es weiß, dürfte es mir eigentlich nicht schwerfallen. Aber dennoch, habt ihr auch manchmal solche Sachen, dass ihr irgendwas missversteht und dann immer wieder missversteht? Naja, ich weiß jetzt, dass es Fisch gibt. Entweder Hering und Thunfisch oder Hering aus Thunfisch. In Form von Salat. Nur eines weiß ich nicht. Von wem? Wollen wir mal hinaus? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Es schneit? Was soll das denn? Und wieso steht die Tonne hier? Wollen die mich verarschen oder was? Unglaublich. Tatsächlich, es schneit. Ich fasse es nicht. Aber zum Glück ist die Heckklappe zu. Ist ja auch mal was, ne? Echt Schneegriesel. Unglaublich. Na gut. Ja, Auto beschlägt. Von innen, das ist natürlich auch nicht witzig. Aber was will man machen? Ach nee. Ja. Es schneit. Was das soll, weiß ich noch nicht. Sollte eigentlich nicht sein, aber besser als Regen. Und liegen bleiben tut es ja nicht. Wir haben 2 Grad. Meine Scheibe ist beschlagen und ich. So kann ich aber nicht fahren hier. Mal ein bisschen Gas auf die Lüftung tun. Laut jetzt, ne? Ja, die Lüftung, die kann was. Aber ich bin immer noch unbegeistert. Noch mal ein bisschen runterdrehen, sonst könnt ihr mich überhaupt nicht mehr verstehen. Ja, es schneit. Es bleibt aber nichts liegen. Das ist mir so ein Rieselschauer, weiß der Geier. Aber bei 2 Grad eben immer noch doof. Nichtsdestotrotz. Nervt es mich ein wenig, dass die Scheibe noch ein Stückchen beschlagen ist. An der Kante. Jetzt geht's weg. Wie fein. Am liebsten würde ich ja jetzt Radio laufen lassen, wie jeden Morgen. Aber das kann ich ja nicht machen. Wegen GEMA und so. Ich kann nicht einfach Sachen aufnehmen. Ich verstehe das nicht. Hier ist an der Ampel. Dieses Ranrasen an Ampeln. Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwann mal anders gelernt, dass man eben nicht mit richtig Speed auf eine rote Ampel zufährt, so in der Hoffnung, dass sie vielleicht im letzten Moment noch grün wird, sondern na, man fährt halt dran, alleine schon, um allen anderen Autofahrern zu zeigen, ich bretter da jetzt nicht einfach bei Rot drüber, nur das scheint heutzutage im Zeichen der guten Bremsen ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein, dass man das so macht. Eben war es fast ein Bus. Da dachte ich auch, der checkt nicht, dass hier rot ist. Der fährt jetzt mal mitten drauf. Aber er schafft es dann doch noch zu bremsen. Und wie gesagt, ich hatte schon grün. Also der hatte schon länger rot. Das hätte der auch schon 50, 100 Meter vor der Kreuzung sehen müssen. Aber was weiß ich schon, das ist so eine Unart. Also ich empfinde es als Unart. Viele Leute scheinen es ja zu mögen, sonst würden sie es ja nicht tun. Und denen ist überhaupt diese Art Fahren mit entweder Vollgas oder Anker. Aber irgendwas dazwischen scheint es ja nicht zu geben. Also der gefühlvolle Umgang mit einem Gaspedal scheint vielen fremd. Gut, der Schnee nimmt ab. Ja. Leider doch nicht. Wir nähern uns dem Ortsausgang. Geschafft. Ach du Scheiße. Hier liegt richtig was auf der Straße. Da hat der Sturm der letzten Nacht, der übrigens immer noch nicht ganz vorbei ist, einiges auf die Straße geschmissen. Sollte ja nicht so sein, weil die letzten 2 Stürme sollten es ja eigentlich erledigt haben. Aber dem ist wohl nicht so. Erschwerend kommt hinzu, bei diesem Schneetreiben im Moment kann man auch nicht wirklich, also kann man schon Fernlicht anmachen, aber dann sieht man nichts außer dieser weißen Schneegrieselwand und man sieht also nicht, ob irgendetwas auf der Straße liegt. Das ist nicht witzig. Das missfällt mir schon. Könnte ja mal aufhören. Tut es aber nicht. Es nervt. Ich könnte mal Fernlicht anmachen, Nebelscheinwerfer anmachen, aber das bringt auch nichts. Die kommen gar nicht richtig durch, weil das normale Abblendlicht wird so stark vom Schnee reflektiert, dass man die Nebelscheinwerfer fast überhaupt nicht sieht. Okay, ihr habt recht. Wenn ich die Nebelscheinwerfer hier im Innenraum sehen kann, dann läuft irgendwas schief. Nein, den Lichtkegel natürlich. Und natürlich ist das auch nicht, also den Lichtkegel selbstverständlich. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Es ist noch morgen, es ist noch früh und ich hatte keinen Kaffee. Was ist das eine Scheiße hier? Die Schilder sind komplett weiß. Also da kann man nicht mehr lesen, was draufsteht. Es ist wirklich ein richtig fieses Schneetreiben. Und Schneetreiben mit Sturmböen ist eher so meh. Ich habe mal gute 30 Meter Sicht. Mehr wird es nicht sein. Und das auch nur, ja, ich könnte sagen, dass da ein Auto kommt. Das sehe ich auch schon, wenn das 100 Meter weg ist. Vorausgesetzt, es hat Licht an. Aber stünde jetzt hier irgendein Fußgänger auf der Straße mit dunklen Klamotten, wäre hier Feierabend. Oder ein Wildschwein. Das wäre nicht zu erkennen. Denn die Straße ist nass, pechschwarz. Man fährt quasi die ganze Zeit in ein schwarzes Loch, aus dem weißes Zeug rausstiebt und das richtig mit Geschwindigkeit. Kennt ihr diese Enterprise Warp-Flüge? So ungefähr sieht das aus. So, vor mir fährt jetzt ein Sattelauflieger, also ein Sattelschlepper mit Auflieger, ein Minivan und ein SUV und schon sieht man mehr. Aber wir kommen jetzt auch runter Richtung Engelskirchen und Engelskirchen heißt nicht umsonst das Regenloch, weil Schnee hier in der Regel nur noch Regen ist. Es wird auch weniger, es wird auch irgendwie graubliger. Jo. Und der Minivan versucht den LKW, der hier mit 45 fährt, zu überholen und bemerkt dann zum Glück die Autoschlange von mindestens 6 Fahrzeugen, die ihm entgegenkommt. Er scheint es sehr eilig zu haben. Ja, jetzt brettert er noch vorbei und schafft es ganz knapp vor dem, zwischen LKW und der Verkehrsinsel durchzukommen. Wäre der LKW 10 Meter weiter gewesen, hätte er es nicht mehr geschafft. Dann wäre er auf die Insel geknallt. Naja, der Superheld. Heute Morgen hier im Öhlchenshammer. Die Leute haben da echt Probleme. Der freundliche LKW-Fahrer, also wir fahren jetzt hier eine Steigung rauf und es gibt hier einen Randstreifen. Und der freundliche LKW-Fahrer fährt auf diesem Randstreifen, um Autos hinter ihm überholen zu lassen. Das ist sehr freundlich, das machen die noch lange hier nicht alle. Und die beiden Autos vor mir haben es auch gemacht, aber ich mache heute mal den Schisser, weil oben durch die Kurve dann schon die ersten Gegenverkehrfahrzeuge kommen. Es ist also eigentlich unproblematisch, dass man hier überholen kann. Könnte, nur wenn der Gegenverkehr das nicht ganz so versteht, weil er müsste nämlich dann auch, damit das von den Abständen her vernünftig Platz gibt, ein bisschen auf seinen Randstreifen wechseln. Das ist breit, da kann ein Auto also komplett drauf fahren. Wenn der Gegenverkehr das nicht versteht, dann stehst du frontal drin und das werde ich bei dieser Sicht und diesem Wetter heute definitiv nicht riskieren. Sowas tut man nicht. Und überhaupt bin ich ja sowieso jetzt schon fast da. Da muss man ja nicht auf den letzten Drücker noch was riskieren. Ja, Engelskirchen, es regnet. Hier schneit nichts wie fein. Und es hält sich auch in Grenzen, was hier auf der Straße liegt. Dann versucht der jetzt. Hier steht ein Sattelauflieger mit, keine Ahnung, hinten so einem, ja, ich nenne es mal Fass, ein zylindrischer Behälter, wohl für Flüssigkeiten oder ähnliches. Der fährt hier rückwärts, mitten auf der Straße, in der Unterkaltenbach. Da habe ich ja Glück, dass ich noch zwischen ihm und, also vor ihm, die Abfahrt abfahren konnte, weil ich weiß nicht, wo er hin will. Alles sehr irritierend. So, ich bin angekommen. Deswegen schalte ich jetzt hier gleich mal ab. Ein Arbeitskollege scheint mit dem Feuerwehrfahrzeug gekommen zu sein. Sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätten wir eine Betriebsfeuerwehr, auch nicht schlecht. Das war's. Die Fahrt im Schnee zur Arbeitsstelle. Mit Geräuschen und Kommentar. In diesem Sinne, bis später mal. Wie es sich anhörte, als der Rekorder im Zwinger stand, habt ihr ja gehört. In der Nacht vom Sonntag auf Montag sollte es erneut stürmen. Daher habe ich den Rekorder nochmals aufgestellt, diesmal indoor auf dem Speicher unter dem Dach. Auch hier wird sich niemand mehrere Stunden Wind anhören wollen, deshalb habe ich einen kurzen Part herausgeschnitten und der klingt so. Möglicherweise stellt sich nun jemand die Frage, warum ich einen Rekorder aufstelle und solch unspektakuläres Zeug aufnehme. Es ist ja nicht nur das. Möglicherweise höre ich mir das auch noch an. Stundenlanges Windrauschen, verschwendete Lebenszeit par excellence. Tatsächlich ist es vielleicht für die Tonne. Vielleicht eignet es sich aber auch als Hintergrund für eine Hörspielszene oder gar als Teil eines Musikstücks. Und wenn es nur ein bestimmter Ton oder eine kleine Sequenz ist, der oder die durch den Simpler geschickt, plötzlich interessant klingt. Wie neulich das Plöpp der Bügelverschlussflasche. Der treue Teil meiner Hörerschaft weiß um solche Tonexperimente. Und dafür kann man dann auch schon mal einen Rekorder irgendwo hinstellen. Diesmal hatte ich Wind und prasselnden Hagel. Ich vermute, dass es Hagel war, weil ich um diese Zeit schlief. Ein winziges Stück aus der Hagelsequenz habe ich durch den Simpler geschickt. Das ist ein Tool der digitalen Audio-Workstation. Da kopiert man die Sequenz hinein und kann sie bearbeiten. Wenn ich dann eine Taste des MIDI-Keyboards drücke, wird die Sequenz in diesem Fall in der entsprechenden Tonhöhe gespielt, was zuweilen zu kuriosen und unerwarteten Ergebnissen führt. Happy Little Accidents, wie ich sie frei nach Bob Ross nenne. Eine kleine, auf diese Weise lustig verunfallte Sequenz des Sturms klingt im Loop nach einer marschierenden Menge. Was passt dazu? Vielleicht ein Dudelsack? Und Trommeln? Bilder von Schotten im Sturm materialisieren sich vor meinem geistigen Auge. Von schottischen Trommeln zu irischen Trommeln, vom Hölzchen aufs Stöckchen schweifen meine Gedanken ab. Die Bodhran, die irische Trommel, ein einseitig mit Fell bespannter Holzring, den ich wahrscheinlich noch nicht mal richtig aussprechen kann, innen oftmals mit einer Strebe oder einem Holzkreuz verstärkt und mit einem Holzschlägel gespielt. Ich mag den Sound. Eigentlich könnte ich mir bei Zeiten eine kaufen. Ein Reinsteigermodell vielleicht zunächst. Funktional, kein billiger Plunder, aber auch kein Spitzenmodell. Nachher liegt, steht oder hängt sie rum. Wie die Ukulele. Ich bin halt grundsätzlich der Tastentyp, obgleich ich auch einen gewissen Hang zum Rhythmus habe. Beim Instrumentendealer meines Vertrauens gäbe es was für'n Huni. Den könnte ich wohl erübrigen und sei es um die Nachtruhe der Nachbarn willen. Bei diesem Gedanken sehe ich mich in meiner schwarzen Klosterkutte Schamanen gleich Bodhran spielend um ein Feuer tanzen. Naja, eher um ein altes Ölfass mit Luftlöchern im Garten. Herrje, wie albern, zumal man dieses Instrument in der Regel im Sitzen spielt. In dem Zusammenhang twitterte mir eine Bekannte, dass die Felle billiger Bodhrans gerüchteweise nicht von Ziegen, sondern von Windhunden stammen, die auf der Rennbahn versagt hätten. Sollte da was dran sein, wäre es mir allerdings egal, denn anderen Gerüchten zufolge sollen Windhunde auch strunzdumm sein. Windhunde. Großer Körper, kleiner Kopf. Ich bin zwar ein Hundetyp, aber Windhunden konnte ich noch nie etwas abgewinnen. Als Bodhran hingegen? Zumindest würde eine Windhundtrommel zum Sturm passen. Würde. Dummerweise habe ich noch keine und musste mir daher elektronisch aushelfen. So entstand aus der Idee eine Audiodatei als grober Entwurf. Ob dieser irgendwann in einem Stück verwertet wird, er lediglich als Inspirationsquell dient oder ob ich ihn verwerfe, wird sich zeigen. Das experimentelle Arrangement hänge ich ans Ende anstelle des üblichen Outros. Aufgrund meines eher eigentümlichen Geschmacks ist's am Ende am besten aufgehoben. Ob eigentlich jemand meiner Hörerschaft weiß, wo ich Windhundgebell herbekomme? Eine Bodhran und Windhundgebell, das fehlt noch. Und eine Überleitung. Erwähnte ich eigentlich, dass ich unserem Haus eine Photovoltaikanlage spendieren möchte? Falls nicht, möchte ich. Und bevor mir diverse Anbieter jetzt die Hütte einrennen, lasst es, die Würfel sind gefallen. Eigentlich muss ich nur noch beauftragen und dann könnte es losgehen, will sagen, die Planung steht, das Angebot liegt vor und ich habe nur noch eine klitzekleine Frage. Kann ich das einfach so beauftragen und errichten lassen? Oder hat da die Gemeinde oder der Kreis auch noch was mitzureden, sprich, brauche ich gegebenenfalls eine Genehmigung? Naja, im Rahmen der Energiewende sollte das Thema ja kein Neuland sein, darum checkte ich die Homepage der Gemeindeverwaltung, fand tatsächlich einen Ansprechpartner in Sachen Photovoltaik und fragte bei diesem kurz per E-Mail an. Die Antwort erhielt ich am nächsten Tag. Es war eine automatisierte Antwort, dass die gewünschte Kontaktperson nicht mehr zur Verfügung stünde. Okay. Die entsprechende Seite wurde schon mehrere Jahre nicht aktualisiert, da kann ja die eine oder andere Information schlecht gealtert sein. Tja, schreibe ich halt mal allgemein an, dachte ich, und versandte die E-Mail entsprechend nochmals. Tatsächlich verzeichnete ich am nächsten Tag erneut einen E-Mail-Eingang. Diesmal von einem echten Sachbearbeiter, der mir mitteilte, dass seitens der Gemeinde derzeit keine Beratung in Sachen Photovoltaik geleistet werden könne und ich mich diesbezüglich an den Kreis wenden solle. Freundlicherweise wurden mir die Kontaktdaten des richtigen Ansprechpartners gleich mitgeteilt. Na fein, dachte ich und schrieb diese Person umgehend an. So, von wegen die Gemeinde bietet nicht an und hat mich an sie verwiesen und eigentlich ist alles schick, nur möchte ich wissen, ob bauplanungs- oder genehmigungstechnisch noch was zu beachten sei. Falls das antrags- und genehmigungsfrei wäre, würde ja ein Einzeiler aller »Nee, da gibt's nix, mach ruhig« ausreichen. Das war Freitag. Und jetzt ist Donnerstag. Und nein, die Zeit läuft nicht rückwärts. Eine Antwort habe ich leider noch nicht erhalten. So ein »Wir haben Ihre E-Mail erhalten, die Bearbeitung kann gegebenenfalls Zeit beanspruchen« wäre zwar schön gewesen, aber was weiß ich schon. Ich hoffe doch stark, dass dort kein Photovoltaikhasser und Klimaleugner sitzt, der mich nun extra lange schmoren lassen will. Schließlich sollte man in Zeiten, in denen Energie bald knapper wird und die Preise steigen, froh sein, wenn Privatleute in diese Richtung investieren, zumal die Einspeisevergütung mittlerweile nicht mehr prickelnd ist. Jetzt beschleicht mich das unangenehme Gefühl, möglicherweise einen schlafenden Drachen geweckt zu haben. »Hör mal, Kalle!« Da hat einer angefragt, ob er sich eine PV-Anlage auf Dach setzen darf. Der Trottel. Lass mal schnell eine Verwaltungsvorschrift mit Gebührenordnung zur Errichtung von PV-Anlagen basteln. Okay, das ist jetzt böse und nein, ich glaube nicht, dass da so jemand sitzt. Die sind bestimmt nur überarbeitet oder im Homeoffice und da kann die Internetverbindung schon mal mäh sein. Wir sind hier schließlich auf dem Land. Sicherheitshalber habe ich dann selbst auf der Seite des OBK nachgeschaut, wer denn in Bauangelegenheiten für unseren Ort zuständig sei. Zwei Sachbearbeiter, von denen einer jener ist, den man mir als Kontaktperson nannte. Blöd nur, dass auch die Seite schon länger nicht mehr aktualisiert wurde. Ich fragte deshalb den Kollegen an, ob meine Anfrage eingegangen sei, weil ich bislang keine Eingangsbestätigung erhielt. Ein Hauch Hoffnung schwebt durchs Zimmer, dass zumindest einer der beiden noch zuständig ist, trotz covidialen Karnevals. Der karnevalistische Sektor der Bundesrepublik Deutschland endet bekanntlich an meiner Tür bzw. an meinem Tor bzw. an den Grenzen meines Eigentums. Ich will da nichts feiern, wüsste auch nicht was und sentimental-melancholisches Geseier in Kölner Mundart empfinde ich noch grenzwertiger als dieses Heul der Herren Mutzke, Bensko, nebst Artgenossen. Da würde ich mir eher noch die krimi-lesende Mimi, die Zuckerpuppe aus Wuppertal, oder den Häuptling der Indianer geben, sprich fragwürdiges Liedgut, das gerade so der Schellackplattenzeit entkam. Wie komme ich drauf nun? Heute ist dieses Altweiber der Tag, an dem in Deutschlands Karnevalshochburgen der Straßenkarneval beginnt, meist aber ohne Kamelle und Strüssje, weil die Umzüge abgesagt wurden. Außer von Herrn Putin, der seine Truppen gerade in die Ukraine einmarschieren lässt. Ja, das Karnevalieren, das dieses Jahr übrigens ausschließlich in covidialen Brauchtumszonen stattfindet, in denen eigene Regeln gelten. Regeln, die angeblich überprüft werden, stichprobenartig von Mitarbeitern der Ordnungsbehörden. Darum gibt es auch nur Zonen, denn wer könnte beispielsweise eine ganze Stadt und Köln so? Holden's my Gulch. Ma kläre das gesamte Stadtgebiet zur Brauchtumszone. Fertig. Und alle so? Da sind wir dabei. Dat is prima. Covidalonia. Kölscher Pragmatismus pur. Et hätt noch immer Joti jange. In der Brauchtumszone gilt übrigens 2G+, in Innenräumen 2G++, aber Obacht, nicht automatisch für alle. Nein, nein, nein. Nur für Feiernde, die man übrigens meistens an ihrem Outfit erkennt. Zumindest laut köln.de. Darum geht das querdenkende Karnevalix am besten unverkleidet. Falls der Impfstatus nicht stimmt, kann man im Kontrollfall immer sagen, ich? Viere? Nee, nee, ich doch nicht. Ich bin es nur zufällig, hä? Ach so, na dann? Tja, und dann ist alles schick. Tete, tete, tete, tsching, bumm. Brauchtumszonen. Hammer nit, kriege ma nit, bruche ma nit, weg damit. Mir am Stadtgebiet, dat reich uns. Und mir's dann tatsächlich auch. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 80 vom 24.02.2022. In diesem Zusammenhang, in 10 Monaten ist Heiligabend und Samstag. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @RadioKD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.